Es kommt ihm alles etwas unwahrscheinlich vor. Aber nach einer Weile sieht er es als einfache Wirklichkeit. Rascheln in den Büschen, dann ihre Hosen, das Verwaschene, hellblau natürlich, und ihre Füße auf dem Pfad, hinter viel Zweigen und Ästen, ihr ziemlich rotes Haar. Ihr Bein. Ihr Gang zum Wagen hat sich gelohnt. Und dann geht sie wieder voran. Sie duckt sich da und dort unter den wirren Ästen. Und er duckt sich unter denselben Ästen, wenn sie schon wieder aufrecht geht. Noch immer durch die Gicht. Es ist eine Art von Pfad. Nicht immer deutlich. Ein verwilderter Pfad. Zuerst ist er vorangegangen. Als Mann, der sich hier so wenig auskennt wie sie. Einmal ein sumpfiger Graben, wo er ihr hat helfen müssen, und seither geht sie voran. Das ist ihm auch lieber. Es macht ihr Freude. Das zeigt ihr leichter und flinker Gang. Well, the Atlantic can't be far away. Hoch oben eine vereinzelte Möwe. Im Gehen stopft er die Pfeife und wundert sich, ohne wissen zu wollen, worüber er sich wundert. Stellenweise riecht es nach Blüten. Keine Ahnung, was da blüht. Es sind fremde Gewächse. Um dann die Pfeife anzuzünden, muss er kurz stehen bleiben. Es ist windig. 5 Streichhölzer sind nötig und sie ist unterdessen weitergegangen, sodass er sie für Augenblicke nicht mehr sieht. Für Augenblicke kommt es ihm wie eine Einbildung vor oder wie eine ferne Erinnerung. Dieser Gang mit einer jungen Frau. Eigentlich gibt es viele Pfade oder was wie ein Pfad aussieht. Und deswegen ist sie stehen geblieben. Which way? Die Landkarte, die er gestern gekauft hat, liegt im Wagen. Sie würde in diesem Gelände auch nicht viel helfen. Sie gehen nach der Sonne. Kein Pfad für Gespräche. Wo einmal kein Dickicht ist, sieht man das Gelände ringsum. Nicht fremd. Obschon er noch nie in seinem Leben hier gewesen ist. Das ist nicht Griechenland. Eine ganz andere Vegetation. Trotzdem denkt er an Griechenland. Dann wieder an Sylt. Auch ist es nicht in der Bretagne, wo er zuletzt am Meer gewesen ist. Vor einem Jahr. Die gleiche Küstenluft. Es stört ihn, dass immer Erinnerungen da sind. Es kann sein, dass er das gleiche Hemd trägt, die gleichen Schuhe. Alles ein Jahr älter. Er weiß, wo sie sich befinden. Montauk. Ein indianischer Name. Er bezeichnet die nördliche Spitze von Long Island, 110 Meilen von Manhattan entfernt. Und er könnte auch das Datum nennen. 11. Mai 1974. Sie sind schon eine halbe Stunde gegangen. Sie wollen den Atlantik sehen. Sie haben nichts anderes zu tun. Sie haben Zeit. Es gibt nicht nur Äste, die über den Pfad hängen, sodass man sich ducken muss. Ab und zu liegt auch ein dürrer Ast auf dem Boden. Dann hüpft sie darüber. Sie ist sehr schlank. Nicht knochig. Ihre Blue Jeans sind bis zu den Waden gekrempelt. Ihr kleines Gesäß in der knappen Hose, die sie ohne Gürtel trägt. Und in der Seitentasche steckt ein Kamm. Sie ist nicht größer und nicht kleiner als er, aber leicht. Ihr Haar, wenn sie es offen trägt, reicht bis zu den Hüften. Jetzt hat sie es hochgeknotet. Ein roter Rossschwanz, der beim Gehen pendelt. Das würde sie auch machen, wenn sie allein wäre. Diese scharfe Bewegung mit dem Kopf, um ihren Rossschwanz hinter die Schultern zu werfen. Ob sie an die Küste kommen, erscheint immer fraglicher. Sie gehen aber weiter. Es sieht immer noch nicht nach Düne aus. Keine Möwe am Himmel. Einmal bleibt sie stehen, um die Ärmel ihrer Bluse hochzukrempeln. Hier in der Mulde ist es heiß. Kein Meerwind. Wenn sie nebeneinander stehen wie jetzt. Die sonderbare Gegenwart zu zweit. Ihr bemerkt, dass er seine beiden Hände in den Hosentaschen hat, die kalte Pfeife im Mund. Ihr Gesicht. Er hat es nicht vergessen. Aber sie trägt diese große Dunkelbrille und ihre Augen sind nicht zu sehen. Ihre Lippen tagsüber schmal, oft spöttisch. How did I encourage you? Ihre Frage nicht jetzt, sondern auf der Fahrt hierher. Offenbar verwundert es sie. When did I encourage you? Sein Flug ist für Dienstag gebucht. Zuerst habe ich gemeint, sie sei die übliche Kamerafee, die bei solchen Gelegenheiten mitkommt, plötzlich in die Hocke geht und knipst, Wünsche hat, wie man sich setzen soll, und jedes Mal, wenn man sie endlich vergessen hat, wieder knipst. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Sie hat aber keine Kamera. Sie sitzt nur dabei und schweigt, stört nicht, während der Mann von einer erbärmlichen Zeitung eine volle Stunde lang fragt. Have you been in this country before? Ein Interview zur Person. Are you married? Where in Europe are you living? Do you have children? Das alles weiß sie nun auch. Die junge Frau. What are you going to write next? Play or novel or another diary? Ich werde vergnügt, weil das immer die letzte Frage ist. Mindestens die vorletzte. Ich sage der amerikanischen Öffentlichkeit. Life is boring. I have experiences now only when I am writing. Eigentlich kein Witz. Er lacht trotzdem. Sie nicht. Als ich ihr später die weißliche Zotteljacke halte, frage ich der Höflichkeit halber nochmals nach ihrem Namen. Lynn, sagt sie, als brauche ich nur den Vornamen. Ihr langes, offenes Haar, das ist etwas umständlich beim Anziehen der Jacke und ich kann da nicht helfen, das steht meiner Hand nicht zu. Eine Frage noch, die letzte. Do you consider yourself a doomed man? Später stelle ich fest, dass sie ihre Zigaretten hat liegen lassen. Ihr Feuerzeug. Es bleibt 2 Wochen lang unter der Lampe liegen. Ein billiges grünes Feuerzeug. Sheerness, 13. Januar 1975. Liebe Marianne, wie du wünschtest, fasse ich dir hier zusammen, was ich an Kommentaren zu Max Frisch Montauk geben konnte. Montauk auf der Titelseite, Montaigne auf der nächsten. Sie setzen die Erwartung in ein Wechselbad. Der Name eines kleinen Küstenortes auf Long Island, ca. 900 Einwohner, kündet einen Schauplatz an, von dort her erzählte Handlung. Die Stücke aus Montaignes Vorrede erinnern an seinen ursprünglichen Plan der autobiografischen Konfession. Tatsächlich setzen und halten diese beiden Bewegungen den Text zusammen. Die eine richtet sich auf die erzählende Rekonstruktion eines Wochenendes, das der Autor mit einer Frau in und bei Montauk verlebt. In der anderen Bewegung blickt der Autor zurück aus dieser Zeiteinheit in frühere, so in die Vorgeschichte dieser Beziehung, in das Zusammenleben mit anderen Frauen, auf die Veränderung der eigenen Person durch Vorräte an Geld, auf die Geschichte der eigenen Person überhaupt. New York im Mai 1974. Die gelben Taxi, die schwarzen glänzenden Müllsäcke an der Straße, die Sirene der roten Feuerwehr. Was habe ich hier wirklich zu tun? Man kann in New York ohne Mantel gehen. Man kommt bei Schneesturm. Aber kurz darauf ist es wieder Frühling geworden. Die kleinen Bäume in der 9. Straße, vor 2 Jahren gepflanzt, sind nach wie vor dünn und dürftig. Sie grünen aber. Im Drugstore, wo ich wieder frühstücke, bedient noch dieselbe Mannschaft. Im Hotel ein anderes Zimmer als vor 2 Jahren. Die Einrichtung genau die gleiche. Der niedrige Tisch mit Marmor, wo man die Füße darauf legen kann. Die gelben Ständerlampen, die gelben Bettdecken, der Spannteppich grün. Ein Sofa in der Farbe von Jauche und nicht unbequem. 2 Fotos in der gleichen Farbe. Das vertraute, sausende Airconditioning, die man aber ausschalten kann. Zum Teil kann man die beiden Schiebefenster öffnen, ihre morschen Rahmen hochziehen. Die Scheiben sind immer schmutzig. Die niedrige Brüstung dieser Fenster, man muss aufpassen, wenn man in die Straßenkreuzung hinunterschauen will. Nur in Träumen gelingt ein Fliegen aus eigener Kraft. May I introduce you? Bei den Empfängen überhöre ich die Namen oder vergesse sie sofort. Stehe und antworte und weiß nicht immer, wem ich geantwortet habe. Warum macht man das? Es muss sein, meint der Verlag, für das Buch. Lin? Max? Lin? Max? Ich könnte anrufen. Unter einem beruflichen Vorwand. Ein Abendessen vielleicht. So wie eine Frau mir gefällt, komme ich mir jetzt als Zumutung vor. Küssnacht, 28. Januar 1975. Lieber Uwe, ich sehe in dem Ernst und in der Mühe, mit denen du meinem Wunsch, mir zu dem Manuskript deine Gedanken zu formulieren, gefolgt bist, ein beträchtliches Maß an Freundschaft. Du wirst dich, denke ich, gewiss nicht gesorgt haben, es seien die literarischen Vorsätze oder die Struktur des Manuskripts, die mir lesend entgehen möchten, dieweil ich mich kleinmütig begnügt haben wollte, über meine private Unantastbarkeit zu wachen. Ich will jedoch erklären, dass ich mich in dem Manuskript in eine Vergangenheit gerückt sehe, in der ich mich zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt, an der Seite von Max lebend, nicht wohlfühle. Ich fühle mich gegenwärtiger. Dass dieser Eindruck Emotionen ausgelöst hat, die ich vor Max zu verbergen nicht als notwendig empfand, ist das zu verstehen? Was immer aus diesem internen Prozess entsteht, angehen wird er 2 Personen. Hudson. Ein paar feiste Möwen auf der Mole. Wiedersehen mit der öligen Spiegelung im Wasser. Rückwärts die alte Hochstraße. Die kleine düstere Bar, wo sie Billard spielen, gibt es auch noch. Blue Ribbon. Die Lichtschrift rot, wie Limonade in der Dämmerung. Westwärts findet gerade ein schleimiger Sonnenuntergang statt. Ein langer schwarzer Frachter davor. Ein paar Leute auf der Mole, Müßiggänger wie ich. Ein Paar, das umschlungen auf der äußersten Planke sitzt, als Schattenriss. Ein Alter mit Hund. Ein anderer Hund ohne Herr. Eine Bierdose, die im Wind zu rollen beginnt. American Academy of Arts and Letters. Ich erhebe mich und danke. Museum of Modern Art. Ich schwänze die Kunst und sitze im Gartenhof einen ganzen Vormittag. Ich genieße es, hier unter den paar Bäumen zu sitzen. Unterwegs wieder einmal das Gefühl, der Körper sei leichter geworden. Ganz leicht. Als habe sich die Schwerkraft vermindert beim langen Gehen. Alles, was ich einsehe, erscheint auch durchführbar. Ich muss es nur nicht aussprechen, sondern tun. White Horse Tavern, die braundüstere Bar, wo Dylan Thomas sich zu Tod getrunken hat. Der Schriftsteller scheut sich vor Gefühlen, die sich zur Veröffentlichung nicht eignen. Er wartet dann auf seine Ironie, seine Wahrnehmungen unterwirft er der Frage, ob sie beschreibenswert wären, und er erlebt ungern, was er keinesfalls in Worte bringen kann. Diese Berufskrankheit des Schriftstellers macht manchen zum Trinker. Sanitation. Immer noch erwache ich viel zu früh. Long distance. Weinen einer Frau durchs Telefon macht mich hilflos. Vollkommen hilflos. Die Unmöglichkeit, ihr Handgelenk zu fassen. Was auch nichts ändern würde. Fifth Avenue Hotel. Der Spannteppich erscheint tagsüber ohne den Schein der gelben Lampen. Eher blau, nicht grün. Im Augenblick liegt Sonne darauf, ein schiefes Gefiert. Aber die Luft um die Beine ist kühl. Ich habe gelesen und gedacht, was ich da lese. Plötzlich dieses Gedächtnis der Haut. Frühling, ja, du bist's. My greatest fear, repetition. Eine amerikanische Studentin aus Yale stellt nicht die üblichen Fragen der Sekundärliteratur. Sie fragt: Will Stiller denn wirklich, dass Julika erlöst wird? Oder geht es ihm in erster Linie darum, ihr Erlöser zu sein? Washington Square. Die Schachspieler an den öffentlichen Steintischen mit dem wetterfesten Schachmuster. Darüber grün mit Vogelzwitschern. Oft bleibe ich lange da stehen. Heute hat mich einer gefragt, ein Schwarzer, ob ich Lust habe zu einer Partie. Kein sehr guter Spieler, wie ich vorher bemerkt habe. Und trotzdem wage ich's dann nicht. Kann ich mir keine Niederlagen leisten. Oder keinen Sieg. Weil er nichts bewirkt. Im Gegenteil. Nachher klafft das Bewusstsein meines häuslichen Versagens. Commerce Street 15. Keinen früheren Wohnplatz möchte ich nochmals bewohnen, auch nicht dieses liebliche Haus. Ein Zimmer auf jeder Etage. Im Souterrain die perfekte Küche und ein Essplatz, wo man sich wie in einer Kajüte fühlt. Auch tagsüber mit Lampenlicht. Man sieht durch die kleinen Fenster nicht Meeresgischt, sondern Schnee auf dem Trottoir. Die Beine von Passanten in Schnee und Matsch. Die schnelleren Beine von Hunden. Zu oberst im Haus, wo ich zu arbeiten versucht habe, zitterte es am meisten. Das Poltern der schweren Lastwagen mit den schweren Anhängern beginnt lang vor dem Morgengrauen. Und wenn das verstummt, weil sie vor der Verkehrsampel eine Minute warten müssen, so ist es das andere Poltern der Subway. Trotzdem kommt es mir vor, es sei still im Haus. Eine Stille, als sei ich taub. Das leise Summen im Eisschrank, die eigenen Schritte, das Geräusch, wenn ich die Zeitung blättere. Ich höre, wenn Post durch den Schlitz der Tür fällt, wenn der Schlüssel in das Schloss der Haustüre gesteckt wird und gedreht. Via Marguta. Plötzlich bin ich in Rom. Das macht die warme Luft. Das Licht. Nur die architektonische Kulisse stimmt nicht dazu. Das sehe ich. Keine Ahnung, was ich in Rom täte. Ich bin nur gerade in Rom für eine Weile. In Rom. Umweltverschmutzung durch Gefühle, die nicht mehr zu brauchen sind. Etwas Verfaultes, weil ich es nie ausgesagt habe oder nie ehrlich genug. Nicht mit Bewusstsein verabschiedet. Olivetti Lettera. Ich kann's nicht lassen. Ich habe eine kleine Schreibmaschine gekauft, ohne literarische Absicht. Eine literarische Erzählung, die im Tessin spielt, ist zum vierten Mal missraten. Die Erzählerposition überzeugt nicht. Diese Obsession, Sätze zu tippen. Was ich in New York zu tun habe, wäre in Zürich oder in Berlin auch noch zu tun. In Berzona ist es bereits getan. Glaube ich. Liebe Marianne, ein Stück Gegenwart enthält durch Erinnerung Vergangenheit. Der Gestus ist der der Fiktion. Der Entschluss zur Niederschrift rührt aus der Zeit von Montauk. Der spätere Zeitpunkt des Aufschreibens setzt jedoch literarische Mittel für die Dokumentation voraus. Das Material ist unfingiert, autobiografisch, wie versprochen mit dem Vorsatz Montaignes. Allerdings ist es bearbeitet, nämlich mit zwei Manieren. Die eine ist die des Journals, dem Tagebuch verwandt, trotz der beliebigen statt täglichen oder regelmäßigen Aufzeichnung, eben als Notat, sei es eines erinnerten Splitters Realität, eines intellektuellen Prozesses oder einer Maxime. Die andere Manier ist die der Fiktion. Obzwar das Material in seiner Tatsächlichkeit nicht angetastet wird, der Autor auf den angeblich zusammenfassend planenden Blick des herkömmlichen Erzählers aus freien Stücken verzichtet und seine Sicht ausdrücklich als seine Version reklamiert, womit er das Vorgebrachte in seiner Wahrheit beschränkt auf ihn allein. Wie nur je ein Romancier lässt er aus, hebt hervor, arbeitet Entwicklungen aus, spannt verbindende Linien, sorgt für unterschiedliche Spiegelungen und überhaupt für Beleuchtung, als wolle er einer erfundenen Sache ihr volles, auch angemessenes Recht werden lassen. Das Bild, das so entsteht, entspricht aber seinem Bewusstsein, seiner Realität. Das nenne ich Erzählen auf seine Natur zurückgeführt, garantiert durch Wirklichkeit. Das nenne ich Erzählen auf seine Natur zurückgeführt, garantiert durch Wirklichkeit. Es wird Zeit. Vorgestern geträumt, dass ich am nächsten Mittwoch hingerichtet werden soll. Und ich verstehe nicht, warum am nächsten Mittwoch. Ich bin gesund. Diese willkürliche Verfügung einer Behörde, die gar nicht Bescheid weiß. Eine Behörde ohne Adresse übrigens. Keine Chance, Rekurs anzumelden. Ein anderer Traum. Sie munkeln, der Sarg meines Vaters sei geplatzt. Das habe ich nicht gewusst. Verstehe es aber. Man wird verrückt werden vor Enge. Sie geben mir etwas Süßes, womit man Kinder vertröstet. Wir Passanten. Plötzlich sehe ich nicht ein, warum ich mich in den Sarg legen soll. Sie haben schon eine Art von Kahn bestiegen, alle in Schwarz. Sie stehen in diesem Kahn mit langen Rudern. Zürichsee. Es hindert mich niemand. Ich laufe. Am Geländer finde ich eine lange Rettungsstange, die sich zur Not als Ruder verwenden lässt. Nur ist es mühsam, da die Stange keine Schaufel hat. Aber ich werde es Ihnen schon zeigen. Ich kann mich nicht erinnern, worauf ich stehe. Eine Art von Floß, ein Brett. Ich stehe und rudere neben Ihnen her. Jemand hat mir verraten, wohin Sie rudern. Als ich Sie endlich eingeholt habe, jetzt neben Ihrem Kahn rudere, reden Sie mich nicht an. Ich höre, was Sie reden. Kein Zweifel für Sie, dass es aus ist mit mir. Das hat noch gefehlt, dass ich rudere. Sie haben angenommen, dass es mir leichter falle, dass ich keine Schererei mache, dass ich mich nicht wehre. Es bleibt dabei. Wir rudern zum Begräbnis. Das sehe ich aber nicht ein, da ich, wie Sie sehen, imstande bin zu rudern. Sie sprechen jetzt nicht mehr mit mir. Es eilt. Trattoria da Alfredo. Ich gestehe, dass ich diese Trattoria nicht zufällig entdecke. Ich habe sie gesucht, als gäbe es hier ein Gefühl abzuholen. À cause d'une femme. Ich möchte hier nicht erkannt werden und stehe nur so lang, bis die Pfeife angezündet ist. Ein Passant, der hier nichts verloren hat. Gefühl der Scham, dass ich hier stehe 2 Jahre später. Warten auf Grün. Immerhin habe ich jetzt vergessen, wohin ich eigentlich habe gehen wollen. Gehe aber ohne Mantel. Es ist kühl. Frühling wie damals. Ein klarer blauer Vormittag mit Wind vom Meer. Im Gehen lese ich jede Reklame genau. Obschon ich anderes zu tun hätte. Wie der Schriftsteller, die anderen zur Wahrheit zu ermutigen versucht durch Darstellung, so ermutigen ihn die anderen, wenn sie ihm in Lob und Tadel zu verstehen geben, dass sie die Wahrheit von ihm fordern und in den Zustand kommen wollen, wo ihnen die Augen aufgehen. Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Marianne kann diesen Satz nicht leiden. Ein Zitat. Sie findet es kitsch. Was heißt schon Wahrheit? Wir haben gestritten darüber, was Kitsch ist. My Life as a Man heißt das neue Buch, das Philip Roth gestern ins Hotel gebracht hat. Wieso würde ich mich scheuen vor dem deutschen Titel Mein Leben als Mann? Ich möchte wissen, was ich schreibend unter Kunstzwang erfahre über mein Leben als Mann. Giacometti. Seine Ausstellung in diesem unmöglichen Museum mit der Spiralrampe. Vernissage mit 1000 Smokings und mit Damen in langen Roben. Und dazu sein übergroßes Fotoporträt. Dieses Gesicht. Wer oder was verleiht Rang? Die Leistung tut es. Zum Teil. Verleiht einer den Rang sich selbst? Auch der Gescheiterte kann Rang haben. Wodurch? Rang bedeutet noch nicht Ruhm. Ich kenne Leute, die ihren Ruhm verloren haben zu Lebzeit. Der Rang ist ihnen geblieben. Rang ist nicht der Glanz des Siegers. Wie bekundet sich Rang? Ich bin Leuten von Rang begegnet. Männern und Frauen, Eltern und Jüngern, Berühmten und anderen. Ich bin Giacometti nie begegnet. Bei Leuten von Rang besteht die Erwartung von Rang nicht blindlings, aber unabhängig von Erfolg oder Nichterfolg. Sie selber setzen die Maßstäbe. Das kennzeichnet sie untrüglicher als ihre Leistungen, die der andere in vielen Fällen ja nicht beurteilen kann. Ihr Rang beglänzt ihre Leistung. Erinnern. Sie zerreißen dich nicht. Sie stehen nur an irgendeiner Ecke. Wo werden die Erinnern mich packen? Neuerdings haben wir ein Kennwort dafür. Anfälle. Jedes Mal ein Schrecken für sie, ich weiß, und vollkommen unverständlich. Dabei kommt es zu keiner körperlichen Bedrohung des Partners. Sie irrt sich, wenn sie das fürchtet. Nicht die mindeste Versuchung dazu. Ich schreie nicht. Im Beginn jedenfalls nicht. Die Wahrheit, die ich auszudrücken versuche, die ich in diesem Augenblick erkenne, ist selten ein Freispruch für mich. Keine Vorwürfe, nein, ich rede nur von Erkenntnissen. So kommt es mir vor. Im Augenblick ohne jede Angst vor den Konsequenzen, die ich sehe. Meine Rede, mein Monolog hat etwas Hinrichtendes, nicht aus Hass. Was soll der Partner? Er soll verstehen, was ich nicht auszudrücken vermag. Er soll einverstanden sein. Ich ertrage mich nicht. Ich kann da nicht aufwachen, wie man aus Träumen, wenn sie unerträglich sind, aufwachen kann. Wie ich es in diesem Augenblick sehe, so ist es eben. Wirklich und so und nicht anders. Und ich fühle mich bereit. Kein Zurück in die Vernunft. Die Vernünftigkeit verletzt mich, sie erniedrigt mich, sie entfesselt auch noch den Zorn. Dabei habe ich so gelassen begonnen. Was ich gemeint habe, ist kein Vorwurf. Es ist wichtiger. Wahrheit. Meine. In diesem Augenblick möchte ich sterben dafür, dass ich mich einmal verständlich machen könnte. Ohne Forderung. Nachher finde ich es schade um meinen Zorn. Nie hat er den gordischen Knoten getroffen. Ich habe mich auch noch zu entschuldigen. Lieber Uwe, was mich noch hinsichtlich des Manuskripts beschäftigt, ist ein Zweifel an der Tragfähigkeit der Lin-Handlung, der Rahmenhandlung und des stichwortgebenden Motors zugleich. Mir scheint das Gerüst zu wackelig. Die geschilderte Person dünn, klischiert. So konnte Homo Faber Menschen sehen, aber Max Frisch glaube ich nicht. Des Verdachtes, ich möchte mich hier eines der Öffentlichkeit preisgegebenen Ehebruchs erwehren, wirst du mich hoffentlich entheben. Nur es gelingt mir nicht, bei all meiner Neugier mir diese Frau vorzustellen. Da ist immer ein illustrierten Geschöpf im Weg. Sweets. Es sei das älteste Fischrestaurant in der Stadt. Ein Schuppen am alten Markt, abbruchreif seit Jahren. Wer nicht davon gehört hat, würde hier nie eintreten. Über Mittag bekommt man kaum einen Tisch. Dann speisen hier die Tätigen aus der Wall Street. Seit ich das Restaurant kenne, habe ich schon viele Freunde dahin geführt. Auch Lin hat es bisher nicht gekannt. I like it. It's not at all chic. Sie hat wieder ein Interview vermittelt. Ihr Job, ihr offenes Haar und die Brille. Undine und ein wenig Nurse. Da Lin nichts gelesen hat, was ich veröffentlicht habe, genieße ich es, einmal lauter Gegenteil zu reden. I am not interested in politics at all. Verantwortung des Schriftstellers gegenüber der Gesellschaft und das ganze Gerede. The truth is, I write to express myself. Ich schreibe für mich. Die Gesellschaft, welche auch immer, ist nicht mein Dienstherr. Ich bin nicht ihr Priester oder auch nur Schulmeister. I'm not its priest or even its school teacher. Also nicht, weil ich meine, die Öffentlichkeit belehren oder bekehren zu müssen, sondern weil man, um sich überhaupt zu erkennen, ein imaginäres Publikum braucht. Veröffentliche ich. Basically, however, I am writing only for myself. Overlook. Das Schild hat versprochen, was es hier nicht gibt. Einmal von einem kleinen Hügel aus sieht man in der Ferne den blauen Wagen. Weder ihr Wagen noch sein Wagen. National Car Rental. Der blaue Wagen steht immer noch allein auf dem sonnigen Parkplatz. Es fällt ihm ein, dass niemand weiß, wo er sich an diesem Tag befindet. Das freut ihn. Auch wenn sie nicht mehr glauben, dass dieser Pfad hier zur Küste führt, gehen sie, um nicht zu stehen in diesem Gestrüpp und Gebüsch, wo niemand sie sieht. Oh. We're lost. Das macht aber gar nichts. Sie sind da, wo sie sind. Ohne Ziel. Gemeinsam. Man hat schon großartigere Landschaften gesehen. Trotzdem versucht er es mit der Kamera. Mikroflex 200. Im Sucher zu sehen, Fels mit Büschen oder kahl. Himmel, in der Ferne ein plumper Leuchtturm. Zoom, das ergibt auch nichts. Der Leuchtturm noch etwas plumper. Es lohnt sich nicht, die Kamera surren zu lassen. It is noon now. A pity we are not at the sea. It is Saturday. Einmal muss er sich den linken Schuh schnüren. Sie wartet schlendernd. Wer die beiden sehe, würde nicht ohne weiteres wissen, was von ihnen zu halten ist. Tochter und Vater. Oder ein Paar. Sie küssen einander nicht. Eine Weile lang, als sie auf einen breiteren Weg gelangt sind, gehen sie Hand in Hand. Look at this. Offenbar führt der Weg zu einer Farm. Man sieht ein grasendes Pferd. In der Ferne ein fahrendes Auto auf dem Highway. Man hört Vögel. Kein Vogellied. Ein gezwitscherter Alarm. Wieder denkt er daran, dass niemand vermuten kann, wo sie zu dieser Stunde sich befinden. Sie sind unerreichbar. Wahrscheinlich sucht sie auch niemand an diesem Tag. We're lucky about the weather, yeah? Yesterday it was still raining. Lynn ist noch unerreichbarer als er. Zwar hat sie gestern, um früher loszukommen, im Office gesagt, wohin sie fahre, mit Freunden. Wenn aber jemand in sämtlichen Hotels der Langen Insel anruft, nicht einmal ihr Vorname ist eingetragen, nur sein Name. Und niemand vermutet die beiden zusammen. I'm getting hungry. Und da er vor einer Stunde versprochen hat, den Parkplatz wieder zu finden, geht er jetzt voran. Ohne Pfad. Er findet den Parkplatz und der blaue Ford steht an seinem Ort. Nach wie vor der einzige Wagen. Nur in Träumen kommt es vor, dass ich den Wagen nicht mehr finden kann. Sie hat den Schlüssel, Lynn fährt. I'd be happy with just a hamburger or a pizza. Es gelingt nicht alles an diesem Tag. Draußen beim Leuchtturm, wo die Straße endet, ist das Restaurant noch nicht in Betrieb. Nur die Toilette benutzbar. Er wartet auf der Terrasse. Ein Sternenbanner, das flattert. Ein Fernrohr mit Münzeinwurf, das er nicht benutzt. Es ist windig hier. Wenn Lynn eine Weile weg ist und während er wartet, ist er gespannt, wie sie eigentlich aussieht. Nicht ungeduldig. Hier sieht man das Meer, aber er versucht, sich an ihre Stimme zu erinnern. Wenn sie anruft, sagt sie bloß Hi, da er ihre Stimme kennt. Ihre Haut, das weiß er, die blasse Haut der Rothaarigen. Ohne Sommersprossen. Er lehnt an die Mauer, Rücken zum Meer. Sie wird über diese öde Terrasse kommen und er ist gefasst darauf, überrascht zu sein, dass sie, wie immer sie aussieht, auf ihn zukommt und einfach da ist. Jetzt ist es Mittag, alles ist außen. Ein Sternenbanner, das flattert, ein plumper Leuchtturm, die Möwen, irgendwoher Musik aus einem Transistor, das glänzende Blech auf dem weiten Parkplatz, die Sonne. Der Wind. Lynn wird 31. Vor wenigen Wochen habe ich meine Tochter besucht. Die Ältere. Als Großvater. Es ist an der Zeit gewesen. Die Enkelin redet schon. Auch den deutschen Schwiegersohn habe ich zum ersten Mal gesehen. Sie haben sich in Schottland getroffen und damals auf einer Ansichtskarte gemeldet, dass sie heiraten. Die Begegnung? Nicht leicht, nicht schwierig. Die Tochter, der gleiche Jahrgang wie Lynn, hat während des Gesprächs ungebleichte Schafswolle verarbeitet. Es gehe ihnen gut, höre ich. Es ist nicht klar geworden, warum man sich jetzt wenig zu sagen hat. Ich bin einen Nachmittag und eine Nacht und einen Vormittag geblieben. Erst in der Bahn nach Hamburg, als ich habe lesen wollen, ist es klar geworden. Ich leugne nicht meine Schuld. Sie ist mit langen Briefen, die der erwachsenen Tochter meine damalige Scheidung erklären, nicht zu tilgen. Sie wird gebraucht. Unsere Schuld. Sie rechtfertigt viel im Leben anderer. Auf enormes Verständnis von Seiten der beamteten Kritik und von Seiten einiger der erwähnten Personen kann dies Buch kaum rechnen oder hoffen. Man wird sorgenvoll umherkauen an dem Begriff der Indiskretion. Das heißt falsch lesen, nämlich die Vorrede Montaignes überschlagen. Das heißt, falsch zu Gericht sitzen, nämlich Montaigne und jedem anderen das Recht auf die Konfession absprechen. Indiskretion bedeutet Vertrauensbruch. Weder als Absicht noch als Handlung wäre dem Buch nachzuweisen, dass es vereinbarte Geheimnisse ausplaudert. Wohl aber kommen die Leute vor, mit denen der Verfasser gelebt hat. Darauf hatten sie gefasst zu sein. Seit 1947 führt er unter seinen Berufen den des Tagebuchschreibers an. Wer mit einem Schriftsteller umgeht, tut dies ohnehin in der Voraussicht, sich einst als Erfahrung in einer Geschichte versteckt zu finden. Wenn einer sich freundliche Bemerkungen in einem der veröffentlichten Tagebücher gefallen lässt, schlicht als Wahrheit, hat er Wahrheit zugestanden und wird Erwähnungen voraussehen dürfen, die er auffassen möchte als unfreundlich. Er hat das Verfahren der Aufrichtigkeit fortgeführt. Es war zu erwarten. Eine andere Bedeutung von Indiskretion meint den Verstoß gegen die Schamgrenze. Es sei indiskret, alles zuzugeben, vom Dirty Incident bis zum Dirty Weekend. Das heißt abermals Montaigne, wie seine Nachfolgern, den Mund verbieten. Es ist im Übrigen erst einmal die Schamgrenze des Verfassers. Die zieht er selber. Einer Argumentation in deinem langen Brief kann ich nicht folgen. Du sagst da, wenn einer sich freundliche Bemerkungen in einem der veröffentlichten Tagebücher gefallen lässt, schlicht als Wahrheit, hat er Wahrheit zugestanden und wird Erwähnungen voraussehen dürfen, die er auffassen möchte als unfreundlich. Würdest du, lieber Uwe, dies ein vergrübernes Beispiel, jemandem, dem du gestattest, dich als den größten Wahrheitsfinder zu preisen, es nicht verargen, wenn er dich zu einem späteren Zeitpunkt als Lügenbold darzustellen beliebte? Ich glaube nicht, dass man, indem man sich von einem Menschen Lob gefallen lässt, sich vertraglich bindet, aus dem Munde der Feder dieses Menschen alles und jedes als Wahrheit unbezweifelbar hinzunehmen. Montauk. Als sie jetzt auf den Steinen sitzen, es sind Leute da, Ausflügler, sie suchen Muscheln vor der Brandung, sind vorbeigegangen, ohne sich umzuschauen nach dem Paar. Dirty old man, so kommt er sich eigentlich nicht vor. Die Küste hier ist steinig, kein Strand, die Brandung mäßig. Sie tost nicht, sie schwappt zwischen den runden Steinen und verkräuselt und hinterlässt Blasen von Schaum. Ein Tümpel mit Schlamm. Es ist nicht der offene Atlantik, den sie gesucht haben, sondern die Bay. Auch wenn das Festland nicht zu sehen ist. What are we going to do? Bedürfnis nach Arbeit. Dolphins have at least the intelligence of human beings, though neither arms nor hands. 1972 habe ich keine Lin gekannt. Er ist noch immer überrascht, dass er diesen, ihren Körper kennt. Er hat es nicht erwartet. Wenn Lin nicht ab und zu ein Zeichen geben würde, dass auch sie sich an die Nacht erinnert, seine Hände würden nicht wagen, ihren Kopf zu fassen. 1972 hat mich die Welt beschäftigt. All power to the people. How do you feel about renown? Als Lynn einmal die Frage stellt, das ist in ihrer Kitchenette, während sie zum ersten Mal für den Fremden kocht, kennt er diese Vokabel nicht. Er hat den kleinen Langenscheid nicht zur Hand. Lynn umschreibt, was die Vokabel heißt. I once wanted fame as a goalkeeper playing for my country. Dann wechselte nicht nur das Interesse, sondern das Interesse am Tun nahm überhand. Als Uwe Jonsson bei einem nächtlichen Bier in Spoleto 1962 rundheraus fragt: Herr Frisch, was machen Sie mit dem Ruhm? Bleibe ich jede Antwort schuldig? Will er mich auf Größenwahn testen? Natürlich freut es mich, dass meine Stücke aufgeführt werden, dass meine Bücher mehr und mehr gelesen werden. Die Folge davon, nämlich dass ich ein bekannter Schriftsteller geworden bin, entgeht mir nicht. In einem Wald bei Zürich geht ein Paar an uns vorbei. Ich merke, dass sie plötzlich ihr Gespräch unterbrechen. Nach 20 Schritten blickt sie zurück, dann er. In der öffentlichen Sauna ist es lästig. Ja, sind Sie nicht der Herr Fritsch? Bitte? Der Nackte, der mich vor der Dusche endlich anredet, ist offenbar kein Leser, weiß aber, dass ich eine bekannte Persönlichkeit bin. Denn das Fernsehen hat gezeigt, wo und wie ich wohne. Ein Kugelschreiber, um meinen Namen richtig zu schreiben, haben wir im Augenblick beide nicht. Nackt, wie wir sind. Manchmal ist es vorteilhaft. Ein deutscher Zöllner, nachdem er meinen Pass gesehen hat, möchte gar nicht in meine Koffer schauen, sondern behilflich sein. Er kennt nicht bloß den Namen, sondern erinnert sich wohl an ein Stück, das ihm gefallen habe. Der Besuch der alten Dame. Neid? Nicht der erste Erfolg und nicht ein zweiter. Aber Erfolg auf Dauer ist ein Ärgernis, gerade für die Anbieter des Erfolges. Sie unterstellen, man habe kein anderes Bedürfnis und Ziel, als sie zu belästigen durch Erfolge, was immer sie dafür halten. Mit der Zeit sind sie so gereizt, dass nicht einmal mein Misserfolg sie in Ruhe lässt. Verehrer? Es gibt sie auch. Ein alter Mann in Berlin gehört dazu. Ich erfahre es durch seine Frau, die ihn nötigt, dass er sich vorstellt. Das Gesicht einer Schülerin auf der Straße. Ich sehe, dass ich Lehrstoff bin. Und sie schaut, als könne ich sie nicht sehen in ihrer blanken Verwunderung. Ferner gibt es Schmeichler. Manche von ihnen verfolgen nicht einmal einen Zweck. Ferner gibt es Honoratioren, denen irgendetwas daran liegt, dass ich mich wohlfühle an der langen Tafel, und ihre Gattinnen. Ruhm? Im Gegensatz zum Erfolg macht er niemand neidisch. Es kommt zu keiner Schmeichelei. Selbst wenn die Person es zuließe, aus Verlegenheit, der Ruhm lässt Schmeichelei nicht zu. Ich denke an Begegnungen mit Beckett. Es ist einfach, mit ihm zu reden oder zu schweigen bei einem Schach. Das Werk scheint ferne von ihm. Zugleich ist er identisch damit. Auch kommt es nicht dazu, dass der andere sich geschmeichelt fühlt. Da sitzt kein Star. Auch keiner, der durch Allüren der Bescheidenheit sich zu verstecken sucht und dadurch verrät, dass er sich als Star sieht. Notizen im Flugzeug. Es lohnt sich, einmal in der ersten Klasse zu fliegen. Neben mir ein jüngerer Fluggast, der, wie sich herausstellt, beim Champagner mit Bomben handelt. Ein ehrlicher Mensch ist einer, der etwas verlegen wird, wenn man ihm sagt, er sei ein ehrlicher Mensch. In Harvard eine amerikanische Germanistin, die über Ingeborg Bachmann arbeitet, das Werk und die Person. Sie ist sehr dankbar für meine Hilfe. Angabe der römischen Adressen. In Cincinnati die Frage, wie es denn sei, wenn ein Schriftsteller mit seinen früheren Arbeiten konfrontiert wird. Ich weiß nicht, was ich darauf geantwortet habe. Statt zu berichten von dem Maler, der in Anwesenheit seiner Frau gesagt hat, ach, dieses alte Zeug, diese Scheiße. Und später, als es um eine Ausstellung geht, eine Retrospektive, sagt sie, um seine Grübelei zu verkürzen, lass doch dieses alte Zeug, ohne zu merken, dass diese Bezeichnung, seine, ihr nicht zusteht. Nämlich, sie hat es nicht gemacht. Wenn man Amerikanern sagt, I am a socialist, so verliert man ihre Achtung nicht. Im Gegenteil, sie sind überzeugt, dass man eine Art von Star ist, der sich das leisten kann. Vom Flugzeug aus. Es ist nicht glaubhaft, dass man auf dieser weiten Erde mit so vielen Siedlungen und Städten irgendwo vermisst wird. Das erzeugt eine leichte Euphorie. Steht man mit dieser Einsicht in dieser oder jener Stadt, so macht sie hundstraurig. Verhältnis von Lebensalter und Unwissen. Welche mathematische Kurve ergibt das? Trotz Zuwachs an Wissen schnellt die Kurve mit dem Lebensalter. Das Unwissen wird unendlich. Märchen von einem Fischer, der sein Netz einzieht und zieht mit aller Kraft, bis es an Land ist, das Netz. Und er ist selber drin, nur er. Er verhungert, Angst um das Gedächtnis. Wie wenn man mit Kreide auf Glas zu schreiben versucht. Und das Glas nimmt es nur spurenweise an. Wahrt es unleserlich. Impotent. Zum ersten Mal. Mit 35 Jahren. Liebe Marianne, von dir kann ich mir als Argument vorstellen, es sei eines, einen Ehebruch über längere Zeit auszuleben, wohl einen Freundeskreis teilnehmen zu lassen, dies hingegen bei dem getäuschten Partner zu unterlassen oder zu unterbinden. Es sei ein anderes, Beschreibung davon und Kommentar dazu im Druck zu dulden. Das Besagte, du zögest den Anspruch auf deine Realität zurück zugunsten schicklicher Schonung. Die müsstest du dann auch für den Verfasser in Anspruch nehmen, von ihm nämlich und ihm eben jene Beschreibung des eigenen Ehebruchs untersagen, mit der er dich durchgehend von Vorwurf entlastet. Damit wäre die Konstruktion der Erzählung aufgelöst, noch der Titel hinfällig, das Buch zerstört. Ich aber, siehst du, bin ein Leser dieses Buches, auf der Seite des Buches. Und in einer anderen Eigenschaft fiele mir schwer hinzunehmen, dass einem Verfasser vorgeschrieben würde, welche seiner Erfahrungen er veröffentlichen darf und welche er unterdrücken muss. Es liefe doch hinaus auf Zensur, mit der üblichen Folge, dass es der Verfasser wäre, der ihre Eingriffe zu verantworten hätte. Das aber kann ich mir von dir nun doch nicht vorstellen, wie ich noch rechtzeitig merke. Lynn, er hat dir einfach die Brille aus dem Gesicht genommen, um einmal die Augen zu sehen. Sie hat über sein Englisch gelacht. Er hat es getan, ohne ihre Schläfe zu berühren, sorgsam wie ein Optiker mit einer Kundin. Sie steht in ihrer Kitchenette, Geschirr in beiden Händen, im Augenblick wehrlos. Farbe ihrer Augen, wie heller Schiefer unter Wasser. Er findet eine Brille, stehe ihr gar nicht, hey. Und sie findet ihn unfair. Because I need glasses. Also gibt er die Brille zurück. Why don't you have a seat? Ein hübsches Apartment. But very small. Trotzdem geht er auf und ab, die Hände in den Hosentaschen. Like a prisoner or like an animal. Sie hat ihn eingeladen, weil er neulich diesen Business-Lunch bezahlt habe und weil er, so vermutet Lynn, seit 3 Wochen immer in Restaurants speise. Eine freundliche Idee. Er weiß sie zu schätzen und setzt sich wie ein Gast. Could you also cook? Es ist Sonntag, früh am Abend und draußen noch hell. Und er steht wieder, während es in einer Pfanne brutzelt. Aha. So dann. Lynn hat eine Flasche Wein gekauft, die er, der männliche Gast, entkorken kann. Eine Tätigkeit, er ist froh drum. Are you feeling hungry? Sie ist etwas nervös, obschon er eigentlich nicht zuschaut. Es ist noch Zeit. für eine Pfeife. So setzt er sich denn ins Sofa. Er kennt sein Alter. Er ist entschlossen, es endlich anzunehmen. Im Stillen, während er die Pfeife stopft, ist er entschlossen, nach dem Essen nicht lang zu bleiben. Und ich werde sie keinesfalls küssen. Er stopft die Pfeife so gelassen wie möglich, so umständlich wie möglich. Es steht diesen Händen nicht zu, ihre Taille zu fassen. My monthly income is $1,080 or $750 after tax deductions. 2 weeks vacation in a year, you know, the usual here. I could be dismissed. Es schmeckt, was Lynn gekocht und gebraten hat. Und sie ist jetzt entspannt. Santé. Hey. Sie hat, um sich aufs Sofa zu setzen, ihre Schuhe abgestreift. Und ohne diese Kothurne aus Kork ist sie natürlich kleiner. Nicht viel, etwas kleiner. Das hat ihn überrascht. Hey, it's pointless, Max. Sagt Lynn, als er sie dennoch geküsst hat. Sie hat auch geküsst, dann aber die fremden Hände von ihren Hüften gelöst, nicht hastig, nur mit sanfter Bestimmtheit. Ihre Antwort ist nicht beschämend, da sie seinen Vornamen dazu gibt, nicht peinlich, nur klar. Nachher holt sie ein Album. Er mag keine Fotos. Er muss aber Gast sein. Fotos von der Hochzeit eines College Girls in Florida. Lynn in Weiß. Weniger schlank als heute, eine lange Garbe von Blumen im Arm. Hochzeitsgesellschaft unter Palmen. I got married as a virgin. That should not be allowed. Memoiren. When I got married for the first time, she too was a virgin. Aber das gehört nicht zur Geschichte. But this is not part of the story. She was an architect too. Er findet es eine seltsame Geschichte und hofft, dass sein Vokabular ausreicht ohne den kleinen gelben Langenscheid, sofern Lynn nicht zu viele Nebenfragen stellt. I got married twice, legally. You know what I mean. Fügt er hinzu, um es kürzer zu machen und zu der Geschichte zu kommen. Eine von diesen authentischen Geschichten, die nicht zu lang werden dürfen. Culloden Point. Es gelingt nicht alles an diesem wolkenlosen Tag. Was er sich versprochen hat? Ein Dorf. Ein kleines Fischerdorf mit Hafen, Masten, Häusern, Einwohnern. Wie in der Bretagne vor einem Jahr. Und dann lohnt sich nicht einmal ein Stopp. Ein flaches Gelände mit Baracken, zum Teil verrottet. Motorboote an Bojen, andere zur Reparatur auf dem Gelände. Parkplätze, Tankstellen mit Wimpeln, Haufen von alten Pneus, Gelände mit Abfall aller Art und Pfützen. Es ist genau Mittag. Vielleicht möchte Lynn jetzt lieber allein sein. Anderswo. Amagansett. Noch ein indianischer Name. Alle sind wohlhabend in diesem Bezirk. Hier steigen sie aus, obschon es auch kein Dorf ist. Rasen und kleine hölzerne weiße Villen, Rasen und Bäume, alles gepflegt. Einmal ein Schild, for rent. Keine Zäune. Alle haben Blumen. Wohlstand als Natur. Sogar der blaue Himmel erscheint wie gepflegt. Da und dort steht eine glänzende Limousine. Ein Rasensprenger gegen die grüne Langeweile. Was sollen wir hier? Es ist einerlei, ob man in dieser oder in der anderen Richtung geht. Rasen und Bäume, die weißen Villen. Irgendwo ein Sternenbanner, offenbar die Mitte des Ortes. So friedlich, alles so blank und friedlich. und wie auf einer Reklame. Plötzlich ist es so öde, dass man sich über nichts unterhalten kann. Man liest Schilder. Church, Liquor Store, Antique Shop, Boutique. Es wäre die Rettung, wenn man irgendetwas brauchen würde. Immerhin schaut Lynn sich Hosen an. Gürtel, nichts Bestimmtes, was eben da ist. Sie wird nichts kaufen. Sie wird es nicht wollen, dass ich es ihr schenke. Wie immer, wenn eine Frau sich Sachen ansieht, die sie um keinen Preis kaufen wird, langweilt er sich sofort. Das Mädchen, das die Boutique führt, oder zumindest bedient, hat sich nicht aus ihrem Sessel erhoben. Eine Leserin, barfuß. Sie stören nicht, auch wenn Lynn einmal eine Frage stellt, um nicht unhöflich zu sein und darauf eine Antwort bekommt. Was in dem Taschenbuch zu lesen ist, scheint das Mädchen mehr anzugehen als die Boutique. Er weiß nicht, warum er auf ihre Füße schaut. Die Füße der Leserin. Zierfische in einem Aquarium. Es ist schade um die Zeit. Lynn steht jetzt bei den Hüten. Er wundert sich, dass er nicht nervös wird. Irgendetwas denkt das Hirn immer. Oft dasselbe. Er greift sich aus einem Bündel von Gürteln mit schweren und grimmigen Schnallen einen heraus, um ihn zu mustern. Much too expensive. Auch das stört die Leserin nicht. Und so können sie denn gehen. Bye. Ohne aufzublicken, antwortet die Leserin. Have a nice day. Im Wagen, Lynn fährt, weiß er, was er in der Boutique gedacht hat. Ich möchte diesen Tag beschreiben. Nichts als diesen Tag. Unser Wochenende und wie es dazu gekommen ist, wie es weiter verläuft. Ich möchte erzählen können, ohne irgendetwas dabei zu erfinden. Eine einfältige Erzählerposition. Lieber Uwe, dass ich je daran gedacht haben könnte, Max vor der Veröffentlichung des Manuskripts auch nur 3 Silben abzuhandeln, hast du selbst, wie du sagst, Gott sei Dank, doch noch rechtzeitig bezweifelt. Obgleich ich vernehme, dass man mich im Hause Suhrkamp nicht ungern als zensierenden Hausteufel an die Wand malt. Und noch etwas möchte ich dich fragen. Ist dir das Prinzip begreiflich, nach welchem vorkommende Personen nach ihrem polizeilichen Namen benannt werden, andere Namen aber wiederum mystifiziert werden? Warum heißt das Mädchen Lynn? Ihr wirklicher Name ist Alice? Ich sehe den Gewinn an Radikalität, Genauigkeit, Wahrheit, der durch die direkte Namensnennung wie Ingeborg Bachmann, Marianne, Donald Barthelmy etc. ins Manuskript eingebracht werden möchte, nicht. Da das Ganze, wie du selbst auch hervorhebst, ohnehin in die Fiktion hinüberwächst. Wäre der Schreiber dann mit durchgehend fiktiven Namen nicht freier für die Fiktion? Warum gerade dieses Wochenende? Warum gerade dieses Wochenende? Statt zu beschreiben, die ersten Einkäufe auf dem kleinen Wochenmarkt in Berlin. Die leere Wohnung, wo ich tagsüber auf die Handwerker warte. Es ist das 7. Mal, dass wir eine Küche einrichten. Morgen soll es auch warmes Wasser geben. Die Wohnung liegt in der Flugschneise Tempelhof. Die Flugzeuge kommen niedrig, sodass es im Hinterhof dröhnt. Von Westen her und starten gegen Westen. Dazwischen Stille. Friedenau. Wir brauchen noch einen Lamellenvorhang. Gegen Morgensonne auf deinem Arbeitstisch. Ich schraube 5 Garderobenhaken an. Noch vorgestern haben wir gesagt, ich gehe jetzt in die Wohnung. Heute sagen wir, ich gehe nach Haus. Allerlei Pappschachteln benehmen sich wie Möbel, Bücher auf dem Boden. Ein alter Schrank, der jedem Besucher sofort gefällt. Wer hat ihn gefunden? Du hast ihn gefunden. Und wer hat den langen Tisch gefunden? Es hallt in den leeren weißen Zimmern. Musik aus dem kleinen Transistor. Genau die Art von Wohnung, die wir in Zürich vergeblich gesucht haben. Einfach, aber mit hohen Zimmern. Die Wohnung soll nicht voll werden. So meine ich auch. Aber Stühle braucht man. Das Telefon steht auf dem Parkett. Ein kleiner Rundtisch, erinnert an Gartenwirtschaft oder Bistro. Ein Jugendstilleuchter, den Jurek aus der Deutschen Demokratischen Republik gebracht hat. Und ein anderer Jugendstilleuchter, der auch dir gefällt. Ich habe Stühle gefunden. Das Stück zu 50 Mark. So sind wir denn in Berlin. Die Begründungen dafür ergeben sich. Leben mit der Mauer. Ein paar Freunde auch drüben. Der eine und andere beschämt mich durch Tapferkeit. Eine lange Tapferkeit. Straßen in diesem halben Berlin und seine Kneipen, seine halbe Havel, seine Kiefern unter nordischem Himmel. Sonntag am Kleistgrab. Der beste Innenraum der neuen Architektur, den ich kenne. Die Philharmonie von Scharoun. Ein kalter Februar, die leichte Luft. Oswald Wiener führt eine Kneipe. Exil, wo wir uns wohlfühlen. Ein Nachmittag am Schlachtensee. Wenn du fröhlich bist, vergesse ich für eine Weile wieder dein Unglück mit mir. Liebe Marianne, du wirst dir denken, dass das Gerüchtekarussell seine Musik auch über die ganze Breite des englischen Kanals auswirft, sodass ich ungefähr weiß, was du lieber gehört hättest und dass es nicht dieses ist. Ich hatte die Wahl, dir mein tatsächliches Verhalten zu dem Buch darzustellen oder dich mit Schweigen zu kränken. Mit herzlichen Grüßen, dein Uwe. Montauk. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Max Frisch. Ergänzt durch Briefe von Uwe Jonsson, Marianne Frisch und Max Frisch. Erster Teil: Overlook. Die Rollen und ihre Darsteller waren Max Ueliäki, Lynn Monika Gillette, Uwe Thomas Sabacher, Marianne Susanne Marie Vrage und viele andere. Technische Realisation Miriam Emmenecker und Ueli Karlen. Musik Fritz Hauser. Bearbeitung und Regie Leonard Koppelmann. New York City, 20. Januar 1975. Lieber Uwe, Ihr Brief an Marianne, ein Akt letzter Hilfe. Ich danke Ihnen dafür. Wie sie sich dazu auch verhalten mag, ich bin mir jetzt im Klaren, dass ich das Skript weiter ausarbeite, verstärke, erweitere. Mit dem Entschluss zur Publikation. Marianne kann sich scheiden lassen. Literatur als Ehebruch. Ihre Schamhaftigkeit bei dem Gedanken an ihr nächstes Auftreten an der Buchmesse. Indiskretion etc. Sie hat sich nicht geschämt, als der Text von Bartholomew erschienen ist, dieses noble Porträt von ihr und ihrem Husband. 9.10.1971, While We Were Living in Town. Am Mittwoch nach Küssnacht, ich schreibe den Text an sie. Dann Tübingen, Berlin, Ungarn, ohne Marianne. Und ich habe die Idee auch nicht aufgegeben, dass wir einmal, wenn Katharina schulfrei ist, uns in Berzona sonnen. Elisabeth, Uwe, Katharina und ich. Danke und Ihnen das Beste. Herzlich, Ihr Max Frisch. Eine Produktion des SWR mit Schweizer Radio DRS, 2011. Dramaturgie und Redaktion Dagmar Schnürer und Reto Ott.